Drittes Kapitel. 3 Tage nach der Hochzeit kam eine Postkarte aus München. Liebe Mama, heute Morgen die Pinakothek besucht. Dann mussten wir noch etwas besichtigen, aber den Namen weiß ich nicht mehr. Zu kompliziert. Gerd ist sehr gut zu mir und erklärt mir alles. Alles ist sehr schön, aber anstrengend. In Italien wird es sicher besser. Wir wohnen im Hotel 4 Jahreszeiten. Und Gerd sagt, es ist Herbst, aber in mir ist Frühling. Poetisch, nicht? Er ist sehr lieb, aber ich muss immer konzentriert zuhören. Er weiß alles so gut, dass er keinen Reiseführer braucht. 1000 Grüße von eurer glücklichen, aber etwas müden Effi. Solche Karten kamen nun täglich. Aus Innsbruck, aus Verona, aus Padua. Der Anfang war immer, wir haben heute Morgen das Museum oder die Kirche Santa Maria oder eine Arena besucht. Aus Padua kam auch ein Brief. Gestern waren wir in Vicenza. Das ist die Stadt des Palladio. Gerd sagt, Palladio ist der Vater der Moderne. Natürlich nur in der Architektur. Mir tun die Füße weh. Ich bin immer ein bisschen müde. Aber wir müssen natürlich alles sehen. Ich freue mich sehr auf Venedig. Oft denke ich an euch und an unseren Garten. Ach, es ist so schön hier. Man sagt ja auch, es sei das Schönste. Eure glückliche, aber etwas müde Effi. Das arme Kind, sagt Frau Briest. Ja, meinte Briest. Das ist diese dumme Reiserei. Da kann man nichts machen. Effi ist unser Kind, aber seit dem 3. Oktober ist sie Baronin Innstetten. Und wenn ihr Mann jede Galerie neu katalogisieren will, dann ist das seine Sache. Also jetzt sagst du endlich ganz offen, dass wir Frauen in der Ehe nicht frei sind. Ja, Luise, das sage ich auch. Aber das ist ein zu weites Feld.